so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehen. Charlie, du bist wie ein extra schwarzer Kaffee. Charlie, Charlie 2000, Charlie, Charlie 2000. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super! Zeig, was du drauf hast. Versuch's doch. Dann mal los. Sprecht euer letztes Gebet. Aufgepasst, Leute. Und zugehört. Jetzt kannst du was erleben. Alles herhören. Sperrt eure Ohren auf. Finden Sie's raus. Warum seid ihr so leise? Kern ist drin. Drei weiße Tauben auf unserem Dach. Drei weiße Tauben, die halten mich wach. Drei weiße Tauben, die machen Guru. Drei weiße Tauben, die scheißen mich zu. Dächer nicht drum. Drei weiße Tauben auf unserem Dach. Drei weiße Tauben, die machen mich schwach. Drei weiße Tauben und ein Gewehr. Drei weiße Tauben, scheißen nie mehr. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Drei weiße Tauben, die mussten dran glauben. Wir haben 22.20 Uhr und das müsste jetzt wirklich reichen. 08.034 35 36 nach Schöner. Bitte ruf mich an. Song heißt Astral Flash Remix. Volle Kanne um 22.24 Uhr. Hallo Ettlingen, hallo Thorsten. Hallo Charlie. Rufst du vom Handy aus an? Genau. Hoffentlich klappt's. 5 in der Brenn brauchen wir, Thorsten, bitte. So, das war einmal die ERV. Genau. Aquagen. Yo. Toybox. Ja. Venga Boys. Genau. Und Captain Jack war dabei. Okay. Eine CD. Yeah. Er hat es geschafft. Ja, du hast es geschafft. Touchdown! Ziemlich neu, Florian F. ist der Interpret, 2001 heißt der Song. Al, was gibt's? Ich bin Al Bundy. Ah, wissen wir doch. Gerade hier bei Charlie. Ja. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Bist du heute gut drauf? Das ist ja langweiliger als in einem Schuhladen. What's up? Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Gags, sieben, acht, gute Nacht. 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. Ja, Gag kann ich mit dir sein. Und jetzt kommt das wieder, hey, hoffen wir, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Das ist ja fast für, wie nach Fasching, nach Trevor. Den lieben Anton, den präsentiert Charlie 2000. Und zwar diesen Monat noch am 31. März Anton live in der Diskothek Fun Factory in Aachen. Und am kommenden Freitag präsentiert Charlie 2000 ATP. Da machen wir ein paar Freikarten raus. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. So, die Lösung eintragen unter www.charlie2000.de. www.charlie2000.de. Da eintragen bitte. Und zwar zu gewinnen gibt's, ich hol's gerade mal her. Transnation 0100, also die erste im Jahr 2000, Doppel-CD mit allem drauf, was das Herz so begehrt. Zum Beispiel der Song ist auch drauf, der gerade läuft, Binary Finery. Oh, Hey, hier kommt nochmal die ganz neue Taucher. Wird das hier wieder ein Brett oder nicht? Taucher! Science Fiction! We'll be right back. Ah, sind wir wieder rausgefallen. Die Maria aus Schramberg hätte es gewusst, aber ist mal rausgefallen. Die soll nochmal anrufen. Dann wird gegrüßt Martin aus Bad Krozingen. Der hat Geburtstag, wird 43. Bei ihm Gabi, Annette und Dominik, da steigt eine Party. Und Klaus aus Karben. Klaus und Carsten werden auch gegrüßt. Kommt nachher gleich nach dem Verkehr unserer Freestyle-Session. Bad Bandi, wie sieht's aus? Ist es hier drin heiß oder bin's nur ich? Ja, es ist der Tod von Bad Bandi, einsamer Junge. Wie? Und die Geburt von Hengst Bandi, der einzige Mann. Der trägt wieder dick auf, ha? Tja, ich bin scharf und bereit. Jetzt gehe ich los und suche mir ein Baby. Du findest nicht mal beim Gynäkologen eine Frau. Das sehe ich auch so. Hallo, Kelly. Nachschauber, ich meine den nur Kelly, oder? Geh uns nicht auf den Das Überbrett. Wank One LB. Volle Stunde. Aktuelles gibt's gleich. Hier ist immer noch euer Charlie 2000. Und ich bin der 4-Touchdown Highschool Football Star Al Bundy. Was haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch, Leute. Also, Leute, nicht umschalten. Wir haben 0.09 Uhr, hallo Nachtschwärmer, hier geht's wieder mal ins Wochenende. Jetzt ist Zeit für unser nächstes Gewinnspiel. Ich habe immer noch die Nachwirkungen von Fasching. Das darf nicht wahr sein. Mein Erl hat gut drauf. Da muss ich die Situation gleich mal ausnutzen. Erl. Wie sieht's aus? Kelly, du weißt ja, wie man mit dir ausgehen. Rühr sie an und ich häng dich an deinen Dickdarm auf. Ach komm. Really want. Hallo Marion aus Mannheim, aus Mannheim. Wer ist das jetzt gewesen, bitte? Elvira Zintler. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Nein. Dumm gelaufen. Nein, liebe Marion. Wir haben 0.53 Uhr. Ich grüße den Harald im Auto, irgendwo unterwegs. Er ist von Bad, ja, aus Bad Seckingen, ganz südlichen Zipfel. So, genau. Wer war das, Harald? Genau. Ja, die Lösung. Die Lösung ist Nina Hagen. Ja, genau, Nina Hagen! Hier ist Welle Wahnsinn. Super, Nina Hagen hat das. Erfurt und Gera heißt der Song. Hallo Formel 1 Fans. Hallo, hallo Formel 1 Fans. The Dark Side. The Dark Side. Tricks, The Dark Side. Gleich wieder volle Stunde. Was ist? Der macht wieder ein Gesicht ein. Was ist denn da los? Wir sind pleite und du bist blöd. Ja, wieso bist du schon wieder pleite? Da musst du halt gucken, dass du was verdienst. Es muss einen Weg geben, wie ich mein Einkommen erhöhen kann. Ja. Warte, jetzt ist mir was eingefallen. Bang! Soll ich um eine Gehaltserhöhung bitten? Oh nein, Schatz. Das wäre zu entwürdigend. Warte, bis sie zu dir kommen. Wir schaffen das schon. Ich find's nicht schlimm, mit einem zusammenzuwohnen, der ein $55-Limit auf seiner Kreditkarte hat. Ist schon was mit dem Schuhverkäufer. Ja. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Keiner verkauft Schuhe besser als ich. Was sagst du? Let the beat, let the beat control your mind. absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Wir kommen zunächst zum menschlichen Ohr. Das Ohr ist das am feinsten gebaute und das am präzisesten funktionierende Organ des menschlichen Körpers. Schwingungen übertragen sich auf die umgebende Luft und erreichen als Schallwellen unser Ohr. Rainer 14, nach Schwärmer. Genau, und ich sage Hallo zu der Birgit in Alt-Lusheim, ja? Jawohl. Birgit, da waren jetzt so viele NDW-Songs drin, ich brauche nur fünf. Und zwar Nena, Spider Murphy Gang, Markus, Andreas Dorau, Gaia Sturzflug, Fräulein Menke. Reicht mir, Birgit, danke. Yeah, die Birgit hat gewonnen. Hurra!